WDR 5. Neugier genügt. Es ist 9 Uhr in der Früh und ich warte auf meine beiden Guides vom Schwarzwaldverein Breitnau, Hochschwarzwald, und zwar die Wanderführerin Clara Wangler und die stellvertretende Vorsitzende Judith Runte, eine Amerikanerin. Beide um die 70 und erfahrene Wanderlehrerin. Da sind sie und dann kann es auch direkt losgehen, weil so gemütlich ist es hier auf dem Parkplatz an der Bundesstraße nicht. Wir fangen heute am Turner an, gehen am Holzhof vorbei Richtung Weißtannehöhe. Dann machen wir einen Abstecher zum Nikolauskönig, besichtigen die neue Mühle und dann wieder zurück zum Berghäusle und dann nach Titisee. Alles ein Stück vom Westweg. Und was genau ist jetzt der Westweg? Der Westweg war der allererste durchmarkierte Weg überhaupt durch den Schwarzwald. Es wurde damals 1898 angelegt und markiert mit einer roten Raute. Es gibt drei Wege von Nord nach Süd durch den Schwarzwald. Der Westweg, der Mittelweg und der Ostweg. Die starten alle in Pforzheim und der Westweg endet in Basel. Wir sind jetzt auf der Weißtannenhöhe im Wald, wo es ganz wild romantisch ist. Hier hat der Glasmännchen gewohnt. Der war ein Waldarbeiter, er wollte so gut tanzen können wie der tanzbohnende König, um dass die Mädels mit ihm tanzen würde, und wollte immer so viel Geld in seiner Taschen haben wie der Tanzbodenkönig. Und der Glasmännchen hat gesagt, das mag er, aber dafür muss er sein Herz hergeben. Und das hat er getan. Und wie geht das Märchen aus? Es geht gut aus, aber ich weiß nicht mehr wieso. Er kriegt sein Herz wieder, den Rest kann ich nie mehr merken. Wir sind jetzt auf der Schutzhütte angekommen, auf der Weißtannenhöhe. Die ist 1190 Höhenmeter. Und angesichts der Tatsache trinken wir jetzt ein Schwarzwälder Kirschwässerl. Die Sonne kommt jetzt raus. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt genießen wir doch ein Schwarzwälder Kirschwässerl. Zum Wohl. Also, Prost. Gesundheit. Aus dem Wald geht's auf die Wiese und unter uns das Tal. Toller Ausblick, man kann drei Höfe sehen und einer davon ist das Ziel unseres Abstechers, zu einem ganz besonderen Bauern. Ja, Sie sind da hier auf dem Bartleshof. Das ist im Hochschwarzwald, im Siedelbach. Ich bin der Niklaus König, bin da der Bauer da, bin 46 Jahre und habe eben ein Sägewerk und eine alte Schwarzwaldmühle von 760. Die haben wir die letzten Jahre renoviert. Und werde dieses Jahr fertig damit. Einfach, das ist so wegen unser kultureller Schatz, den wir auf dem Hof haben. Und wir haben es eben auch verfolgt im Film. Eben, wir machen quasi bei den Fallers, da gibt es die Serie, die Fallers, die haben einen Bauernhof und haben nebenbei eben quasi ein Sägewerk. Und das spielt bei uns auf dem Hof. Und dann haben wir quasi die Mühle saniert und immer wieder haben die Fallers mal mitgefilmt bei der Sanierung. Und ich selber habe quasi dann auch noch mitgespielt. So, jetzt muss ich dich abwürgen, Mensch. Heute wegen im Stress. Und dann könnt ihr noch einen Schnaps trinken und dann muss ich euch schon wieder verlassen. Ja, wir müssen auch noch weiter. Ja. Zum Wohl, Niki. So, ja, also dann muss ich euch schon wieder verlassen. Dann bedanke ich mich für den Besuch und wünsche euch noch eine gute Reise. Danke. Also ja. Ciao. Danke, danke für alles. Vielen Dank, Niki. Das ist ein ganz heftiger. Nächstes Etappenziel nach etwa so 10 Kilometern ist das Berghäusle, eine ganzjährig bewirtschaftete Hütte. Die müsste jetzt auch gleich hier um die Ecke sein, zumindest stand auf dem Wegweiser nur noch 200 Meter. Ah ja, da ist sie auch schon. Eine typische Schwarzwälder Holzhütte, an der eine Kölner Fahne hängt. Na, da bin ich ja mal gespannt, warum. Weil wir waren nämlich vorher in Breitnau, da gab es auch eine kleine Käserei und der hat so gemacht. So, nach leckeren Bratwürsten mit Kartoffelsalat brechen wir dann jetzt auf zur letzten Etappe nach Titisee-Neustadt. Aber erst muss ich die Wirtin noch was fragen. Draußen hängt eine Kölner Fahne. Warum? Ja, weil wir aus Köln sind. Von Köln in den Schwarzwald gezogen, vor anderthalb Jahren. Wir machen jetzt die Herbergseltern vom Berghäusle. Wie kommt man dazu als Kölner? Durch die Eltern. Meine Mutter hat ganz früher hier gearbeitet, die hat das mitbekommen, uns erzählt und wir haben Nägel mit Köpfen gemacht. Und noch kein Heimweh nach dem Dom? Ich habe überall welche aufgestellt. Bisschen schon. Tschüss, danke dir. Guten Weg, ne? So, nach diesem überraschenden Treffen mit der alten Heimat wandern wir jetzt entspannt aus den Bergen ins Tal. Und ich fahre dann mit Bus und Bahn weiter nach Niederweiler. Da geht es dann morgen früh auf dem Wiewegli weiter. Etappe 2 meiner Schwarzwaldwanderung. Heute geht es auf das Wiewegli. Neben der Organisatorin Christa Schwarz und dem Wegewart Paul Schweitzer sind noch einige Wanderer, auch vom Schwarzwaldverein Mülheim, Badenweiler dabei. Und noch Peter Werle vom Ortsverband Sulzburg, dem heutigen Ziel. Leider regnet es momentan noch ziemlich heftig, aber laut Vorhersage soll das später besser werden. Also erstmal los und mehr dann in der ersten Schutzhütte. Also erste Station ist jetzt auf der Himmelswiese. Wir sind auf dem Wiewegli. Und von wo nach wo und warum gehen wir da jetzt lang? Also das Wiewegli geht von Weil am Rhein bis nach Freiburg. 77 Kilometer lang und Sie können das in 4 Etappen gehen. So, für alle, die jetzt nicht aus Baden kommen, was ist der Wie? Der Wie ist der Wein und hier ist der Markgraf von Gutedel zu Hause. Also der Gutedel ist sehr bekömmlich und wird viel getrunken. Jetzt habe ich eben noch von einem anderen wirklichen Highlight hier gehört. Sie hatten das gerade so schön gesagt. Was kann man hier sonst noch beobachten gelegentlich? Die Woche nach Fasnacht findet immer in den Dörfern das Scheibenfeuer statt. Das nennen sie Schiebevier. Das ist eine alte traditionelle Brauch, wo man seiner Angebeteten eine Scheibe geschlagen hat. Das war eine Holzscheibe, die eben angefeuert wurde mit einem Holzstab, wurde die dann in Bewegung gebracht. Und je weiter die flog, desto näher war die Verbindung zu der Angebeteten. Okay, der Regen hat jetzt etwas nachgelassen, es kann weitergehen. Die Wege verlaufen im Gegensatz zu gestern vor allem durch Weinreben und nicht durch Wald. Heißt, es gibt weniger Schutz, dafür sind die Wege einfacher zu laufen. Schön breit und eben. Kurze Verschnaufpause an einer großen Wegkreuzung. Hier steht jetzt ein riesiger Wegweiser mit 5 Schildern. Der Wiewegli hat als Zeichen wieder die rote Raute, aber mit Weintraube in der Mitte. Und wo ich schon mal einen Wegewart dabei habe, mal die Frage an Peter Schweitzer, was mir jetzt auffällt als nicht so geübten Wanderer, es sind schon sehr viele von diesen Rautenmarkierungsschildern im Wald. Hat es einen besonderen Grund, warum die so häufig hier sind? Das soll eben dem Wanderer, der sich nicht so auskennt, eine Hilfe sein, damit er sich nicht verirrt. Ja. Und das ist ein Konzept vom Schwarzwaldverein insgesamt, dass möglichst alle 300 Meter solche Beruhigungsschilder und Hinweisschilder da sind, damit der Wanderer sich sicher fühlt, wenn er unterwegs ist. Jetzt sind wir in der Homberghütte oberhalb von Laufen. Laufen gehört zur Stadt Sulzburg und in Laufen gibt es ja die weltbekannte Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin. Und jetzt gibt es ein Geräusch. Dieses Geräusch ist ganz wichtig bei einer Wanderung auf dem Wiewegli, weil man nämlich diesen Wein, der hier angebaut wird, natürlich auch verkosten muss. Und das machen wir jetzt. Es gibt einen Spätburgunder vom Schwarzwaldverein, ein Wiewegli Wie. Der hat jetzt auch genau diese Raute, der wir die ganze Zeit folgen, die rote Raute mit der Weinrebe drauf. Das ist tatsächlich extra ein Wein für diesen Weg. Der Schwarzwaldverein hat auf Gemarkung Schlingen Rebgrundstücke aufgekauft und diese Rebgrundstücke werden von Mitgliedern des Schwarzwaldvereins ehrenamtlich auch betreut, sodass der Schwarzwaldverein und seine Mitglieder und auch alle Wanderer, die vorbeikommen, wirklich exklusiven Wiewegli Wie dann auf dem Wiewegli genießen können. Also, zum Wohl miteinander. Zum Wohl. Trotz Wetter. Danke. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Zum Wohl miteinander. So, ich habe gehört, Sie machen ja noch Beauty-Salon und für unterwegs. Haben noch Schönheitstipps? Ja, die hatte ich. Das jetzt bei diesen Weinreben, wo jetzt diese kleinen grünen Ansätze rauskommen, ne? Da sind am Ende so ganz kleine Wassertröpfchen. Das sind aber keine reinen Wassertröpfchen. Und dass man die nehmen kann, um dann das hier unter das Auge zu reiben. Und das würde dann die Falten verhindern. Jetzt sind wir in der Weinstube Weinreich in Sulzburg. Direkt am Sulzbach sitzen wir mit einem wunderschönen Blick auf den Sulzbach. Und nach einer Wanderung gibt es natürlich ein Feschbar, das ist ganz klar. Und wenn man auf dem Wiewegli unterwegs war, dann ist natürlich auch selbstverständlich, dass man dann einen Gutedel trinkt, so wie Sie das im Augenblick machen. Und da schmeckt er natürlich dann auch ganz besonders. Dazu gibt es dann noch eine Vesperplatte mit Wurst und Brot oder eine Flädlesuppe und danach einen Wurstsalat. Wenn ich dann wieder fit genug bin, geht's auf zur Bushaltestelle und weiter nach Löffingen zum Schluchtensteig. Wir sind heute hier in der Drei-Schluchten-Halle in Bachheim, das ist ein Ortsteil von Löffingen, und werden auf der zweiten Etappe des Schluchtensteigs quer einsteigen. Ich habe heute den Martin Schwenninger dabei, das ist unser Wutach-Ranger. Der kann mal vom Schluchtensteig vielleicht gerade hier an der Karte auch erklären, von wo bis wo er ganz genau geht. Der Schluchtensteig ist ein Fernwanderweg, beginnt in Stühlingen, also an der Schweizer Grenze, zieht sich dann im Wutachtal lang, machen wir einen Abstecher rüber über den Buchberg, gehen wir richtig hoch auf 900 Meter und dann kommen wir wieder zurück in das Wutachtal. Dann geht es auf die Höhen am Schluchsee entlang, wieder runter nach St. Blasien, wieder hoch den Hotzenwald, runter bis nach Wehr, die Vera-Schlucht. Und da haben wir dann die 119 Kilometer voll. In der Regel brauchen wir da 5 bis 6 Tage zum Wandern. Und was machen wir jetzt heute? Wir machen ja nicht den ganzen Weg. Wir machen die schönste Strecke in der Wutachschlucht, die wir uns teilen, der Herr Rondtke und ich als Schwarzwaldvereinsvorsitzende, zwischen eben der Wutachmühle und dem Bereich Reiselfingen, Schattenmühle. Und da erleben wir so die schönen Felslandschaften, an denen wir vorbeikommen. Wutachversickerung sicher ein Highlight, aber auch kulturhistorische Stätten sehen wir noch. Ja, wunderbar, dann kann es von mir aus losgehen. Jetzt sind wir hier auf dem Schluchtensteig. Was ganz interessant ist, was man immer wieder darauf hinweisen muss bei den Wanderern, die in der Wutachschlucht unterwegs sind oder auf dem Schluchtensteig, dass sie sich den Rettungssektor merken. Das ist einfach für die Helfer der Bergwacht ganz wichtig. Was kann einem denn hier passieren? Vielmals ist zu wenig Flüssigkeit mit dabei zu haben, also eben das Trinken und das Essen, weil wir hier unterwegs auch teilweise subtropische Verhältnisse haben dann im Sommer und das wird unterschätzt. Außerdem haben wir hier natürlich die Steine, Wurzelpfade, wo man einfach doch, wenn man sich nicht konzentriert auf dem Weg, schnell mal stürzen kann. Es waren 15 Einsätze, wo wirklich jemand sich dann Fuß gebrochen hat oder eben gestürzt ist oder das Typische mit Kreislaufbeschwerden eben dann nicht weitergekommen ist. Auch heute sind wieder einige freiwillige Wanderer mitgekommen, zum Beispiel Steffi. Was findest du jetzt hier faszinierend an diesem Weg? Ich finde ihn super abwechslungsreich. Irgendwie da vorne sieht es so ein bisschen aus, als wären wir bei Herr der Ringe unterwegs und gleich kämen irgendwelche Elben aus dem Wald raus. Jetzt hier dieser Steinbalkon, 20, 25 Meter über dem Wasser, finde ich ja auch gigantisch. Nur abgespannt mit diesen kleinen Stahlseilgeländern. Und einfach die Landschaft ist, also man läuft hier über diesen Bach, total schön. Also im Vergleich zum Wiehwegli ist es auf jeden Fall auch eine anspruchsvollere Wanderung. Wir gehen jetzt momentan gerade an so einer Felsnase entlang. Und man muss jetzt schon aufpassen, wo man lang geht, bis es hier zum Ende dann jetzt wieder eine Treppe gibt und der ganz normale Wanderweg jetzt direkt auf Flusshöhe weitergeht. Wir nähern uns jetzt dem romantischen Höhepunkt der Wanderung. Früher war hier mal ein künstlich aufgestauter See, auf dem die Leute dann mit Gondeln gefahren sind. Und die Krönung ist ein Wasserfall. Und man kann jetzt von hinten unter den Wasserfall, hier tropft es nur ein bisschen, echter Adventure Trail. Ah, Aufnahmen hinterm Wasserfall. Was will man mehr? Ein paar hundert Meter weiter kommen wir dann an die Reste des ehemaligen Bad Boll. Und da ist als Spezialist heute Matthias Wier mit dabei. Und das Buch Kurorte und Heilquellen des Großherzogtums Baden von 1889, in dem beschrieben ist, wie es hier früher zuging. Man glaubt es heute eigentlich nicht mehr, dass hier mal um die Zeit Hochbetrieb herrschte. Und an der Stelle fragt man sich natürlich, was macht diese Gesellschaft um 1900 hier an diesem heute fast gottverlassenen Ort? Und die Antwort ist da die Heilquelle. Also was ich jetzt sehe, ist ein ungefähr 2 Quadratmeter großer Tümpel. Genau. Heute ein Tümpel. Also das Wasser hatte einen gewissen Berühmtheitsgrad. Ja. Hat ein gutes Image gehabt in Kurortkreisen. Also innerhalb von 2 Jahren steigt dieses beschauliche Kurbad zu einem wirklich international bekannten sommerfrische Fluchtpunkt auf. Da könnte ich jetzt viel noch sagen zur Geschichte, die ist nämlich spannend. Sie haben einmal diese Glanzepoche, sie haben aber genauso den Tiefpunkt. In den 60er, 70er Jahren war hier ein Freiburger Arzt, der hat so eine Art Abtreibungsstation. Man hat den festgenommen hier im Januar 68. Ab 72 wurde das dann noch weiter umfunktioniert zu einer Art Entziehungsklinik, also Drogenklinik, Heroinsüchtige. März 77 war Schluss. Stilllegungsverfügung. Da mussten alle raus. Der Plan, als ich mich heute Morgen mit Doris Vogel, der Vorsitzenden, und Walter Matt, dem Wanderführer vom Schwarzwaldverein Lenzkirchen, an einer Bushaltestelle getroffen habe, war, zum Startort der heutigen Wanderung zu fahren. Leider ist uns da ein Busstreik dazwischen gekommen. Dann kam uns aber das Rheinland zur Hilfe. Ein Exil-Kölner, der an der Haltestelle wohnt, hat sich spontan bereit erklärt, uns die 7 Kilometer zu fahren. Tag und Wanderung sind gerettet. Gestern war ich jetzt in der Wutachschlucht unterwegs. Das ist gar nicht so weit von hier. Wo gehen wir heute lang? Wir gehen heute zur Haslachmündung, dann durch die Haslachschlucht ein Stück auf dem Mühlenweg und dann zur Brauerei Rock. Highlights ist einfach die Haslachschlucht als solche und dann der Reschenfelsen. Unsere Wanderung selber ist knapp 8 Kilometer lang. Jetzt kommt hier ein Schild zum Rechenfelsen und zum Höllochfelsen. Ja. Steht auch extra schmaler Weg drunter. Also was erwartet uns hier jetzt? Die wildromantische Haslachschlucht, wo auch die Originalvariante vom Schluchtensteig entlang führt. Also fängt jetzt quasi das richtige Abenteuer. So ist es. Gut, dann schicken wir den Mutigsten mal vor. Doris haben wir jetzt schon wieder abgehängt. Ich habe gar nicht nach hinten geschaut. Lauf halt mein Tempo. Kein Stress. Ich mache aber ab und zu Wandern für die Hochschwarzwaldtouristik. Ne? Und da war ein Holländer dabei, eine ältere Dame. Die musste dann immer wieder bei der Hand nehmen. Die hat eine Panik gekriegt, da, so steil runtergeht. Ja, das ist nicht für jeden. Ja, ja. Wenn jemand nicht schwindelfrei ist, ist das schon kritisch. Ne? Wir stehen jetzt hier unterhalb eines kleinen Felsens auf einer Holzbrücke, die vom Schwarzwaldverein angelegt wurde. Und was ist das Besondere hier? Dass vor ungefähr 2 Jahren ein Wanderreiter mit seinem Pferd hier durch die Haslachschlucht reiten wollte. Beziehungsweise er hat das Pferd geführt, aber dem Pferd war das dann hier zu unheimlich. Und dann wollte er diese Treppe hoch und dabei ist das Pferd abgestürzt. Also es ist eine Treppe, das sind 6 Stufen, die sind höchstens 50 cm breit. Und gehen aber in einer ganz scharfen Kurve um einen Baum rum. Also alleine das Pferd da um die Ecke zu kriegen, würde ich jetzt schon für unmöglich halten. Erstaunlich genug, dass sie bis hierhin gekommen sind. Der Rechenfelsen, das angekündigte Highlight, liegt jetzt vor uns. Wie beschreibt man das jetzt? Wie ein Rechen an einem Stauwehr ist der Fels hier so gewachsen. Wie so eine natürliche Bremse auch. Also ähnlich wie an der Wutachschlucht kann man sich auch hier ein bisschen an Herr der Ringe erinnert fühlen. Der Fluss läuft hier auf diesen Felsen zu. Der öffnet sich ungefähr so 2-3 Meter, ist 30 Meter hoch und dahinter läuft es dann wieder auseinander. Aber hier ist eine richtige Enge. Nachdem wir jetzt aus der Schlucht wieder raus sind, nähern wir uns von hinten der Brauerei und da gibt es dann zum Abschluss noch eine zünftige Vesper und frisch gebrautes Bier. Mir hat das großen Spaß gemacht. Ich habe 3 Kilo abgenommen, trotz deftiger Mahlzeiten und kann nur jedem empfehlen, der Spaß am Wandern hat, das auch mal auszuprobieren. Und auf alle Fälle ist der richtige Ansprechpartner dafür der Schwarzwaldverein. Und da kommt auch schon die Brauereibesitzerin mit dem Belohnungsgetränk. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.